Und dann kam Martin Porr ins Spiel. Gemeinsam mit dem Anthropologen Kurt W. Alt begutachtete er im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung das Fundmaterial. Die beiden bestätigten Orschieds und Grünbergs Thesen und konnten nachweisen, dass sogar der Atlaswirbel missgebildet war. Das ist der oberste Halswirbel, der den Kopf trägt, wie in der griechischen Sage der Titan Atlas das Himmelsgewölbe. Der hatte Orschied bei seinen Untersuchungen nicht vorgelegen. Dieser Atlasknochen war gar nicht komplett ausgeprägt und deshalb in seiner stabilisierenden Funktion eingeschränkt. Solch eine Fehlbildung kann als Geburtsfehler auftreten, befand Kurt W. Alt. Zwar zeigen nicht alle Betroffenen Symptome, aber manche entwickeln markante Auffälligkeiten. Es sei möglich, dass diese das Gefühl hatten, als krabbelten Ameisen über ihre Haut. Lähmungserscheinungen von Armen und Beinen sind möglich, ebenso Wahrnehmungsstörungen und Halluzinationen. Mitunter geht ein Nystagmus damit einher, unbeabsichtigte, ruckartige Augenbewegungen. Auch zu Diplopie könne es kommen. Man sieht Dinge doppelt. Es könnte sogar sein, dass die mangelhafte Stützfunktion des Atlas bei unserer Heldin dazu führte, dass, wenn sie den Kopf zur Seite neigte, sich die Blutversorgung des Gehirns verringerte, da der Schädelknochen die Arteria vertebralis zudrückte. Könnte sie damit, beabsichtigt oder nicht, eine Ohnmacht herbeigeführt haben? Das erstaunte alle zutiefst. Die anthropologische Untersuchung schien die Schamanin-These zu stützen, die auf der archäologischen Bewertung und Interpretation der Grabbeigaben basierte. Schließlich ist die ethnografische Literatur über die Schamanen Sibiriens voller Beispiele, dass diese, wenn sie in Trance geraten und ihre Seele auf Reisen schicken, wie tot zusammenbrechen und erst mit deren Rückkehr wieder zum Leben erwachen. Auch wird von auffälligem Verhalten berichtet, wie unartikuliertem Geschrei, Augenrollen, wild zuckendem Körper. In vergangenen Zeiten glaubten westliche Beobachter, es handle sich bei Schamanen um Epileptiker, Hysteriker oder Neurotiker. Hat die Tote aus Bad Dürrenberg in ihrem Leben Dinge gesehen, die anderen verborgen waren? Alt bestätigte auch Orschieds Urteil hinsichtlich der Löcher in den beiden oberen Schneidezähnen. Für den Anthropologen, der auch Zahnarzt ist, deutete vieles darauf hin, dass die Frontzähne über ihre Kaufunktion hinaus für spezifische Tätigkeiten exzessiv benutzt worden waren. Allerdings fehlten entsprechende Abnutzungsspuren im Unterkiefer. In jedem Fall stellten die offene Pulpa an beiden Zähnen einen Entzündungsherd dar, der immer wieder aufflammen konnte. Im Bereich der Wurzelspitzen im Oberkiefer gab es Hinweise auf Abszesse. War das die Erklärung für den Tod der Frau aus Bad Dürrenberg? Waren ihre Zähne vielleicht sogar absichtlich aufgefeilt worden?